Kapitel 10. Santini Export, Carla Benedetti, guten Tag. Guten Tag, hier ist Wolfgang Jonas von der Allkauf GmbH in Frankfurt. Frau Benedetti, ich rufe Sie wegen der Lieferung an, auf die wir immer noch warten. Also, wir haben da ein Problem. Sie haben doch sicher von den Überschwemmungen in Italien gehört. Ja, gestern in den Nachrichten. Hier in Piacenza ist es besonders schlimm. Auch unsere Firma steht unter Wasser. Alles schwimmt. Das klingt ja gar nicht gut. Hat sich denn die Lage schon gebessert? Kaum. Der Regen hat erst heute Morgen aufgehört. Unsere Lager sind fast alle zerstört. Ich wollte Sie deshalb auch schon anrufen. Wir können leider nicht pünktlich liefern, was Sie bestellt haben. Wir sind da völlig machtlos. Das ist höhere Gewalt. Tja, also bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es tut mir natürlich sehr leid, was Ihnen da passiert ist. Aber wenn Sie nicht liefern können, entstehen natürlich auch für uns enorme Probleme. Laut Vertrag sollten Sie ja die Ware bis Ende August komplett liefern. Ich weiß. Es ist mir wirklich unangenehm, aber was soll ich denn dagegen tun? Schon klar, aber wir haben natürlich auch Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden. Wie groß sind denn die Chancen? Also, ab wann können Sie denn Ihrer Meinung nach wieder liefern? Genau kann ich es nicht sagen. Der Regen hat aufgehört und ich denke, ab heute können wir mit dem Aufräumen anfangen. Es wird also noch länger dauern. Und so kurzfristig kriegen wir das Gemüse auch von keinem anderen Lieferanten. Wissen Sie, wir wollen Sie ja nicht als Kunden verlieren. Und ich glaube auch, dass wir schon bald wieder liefern können. So in 2-3 Wochen vielleicht. Nächste Woche kann ich sicher schon mehr sagen. Ich muss Sie auf jeden Fall bitten, dass Sie mich auf dem Laufenden halten. Ihre Firma will ja sicher auch in Zukunft mit uns zusammenarbeiten. Ja, natürlich. Nächste Woche haben wir einen Überblick. Auch über die Menge, die wir schon vor dem Regen in Sicherheit gebracht haben. Gut, mit 2 Wochen Verzögerung können wir gerade noch leben. Wir müssen ja auch planen. Aber man sollte da noch einmal über den Preis reden. Vielleicht können Sie uns da ja ein Stück weit entgegenkommen. Ja, ich melde mich wieder bei Ihnen, so früh wie möglich. Spätestens am Dienstag. In Ordnung. Also, dann bis nächste Woche. Und alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören.